Und mein Thema heißt heute eigentlich auch entsprechend, ich wähle, das ist ja unsere Predigtserie, ich wähle und ich wähle live anstatt virtuelles. So, das ist unser Thema heute. Ich wähle live anstatt virtuelles. Sag bitte live. Alle zusammen. Live. Live. Wir hatten jetzt gerade eine Live-Musik. Wir haben jetzt eine Live-Predigt. Wir haben hier einen Live-Gottesdienst und wir sind live dabei. Und Gott, Jesus ist auch live dabei. Er sagt, wenn zwei oder drei zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Amen. Das heißt live dabei. Oh, Jesus ist nicht virtuell, so wie manche vielleicht sich vorstellen können. Ja, irgendwie ist es doch nicht so ganz live. Nein, er ist live dabei. Der Heilige Geist ist live dabei. Und das ist das, was den Unterschied ausmacht. Die Welt wird heute immer mehr virtuell. Ich habe ein Bild entdeckt, es geht es um die virtuelle Umarmungen. Dachte ich, was ist das denn? Ne? Also das gibt's auch. Mensch, du kannst sogar virtuell Menschen umarmen. Oh, die Umarmungen sind zwar nett gemeint, aber die bringen mir herzlich wenig. Du kannst auch virtuelle Blumen schicken. Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Per Handy zum Beispiel kannst du Blümchen schicken. Ja? Aber weißt du, die virtuellen Blümchen, die kosten nichts. Und die riechen auch nicht. Amen. Und ich habe irgendwo gelesen, bei einem Feld, wo man Blumen selbst schneiden kann, da stand auf der Box, wo man Geld reinwerfen sollte, nicht jeder macht es, und da stand es, nur bezahlte Blumen bringen Freude. Und dann dachte ich, ja, das stimmt irgendwie auch, ne? Du kannst die Blumen schneiden und nach Hause kommen, deiner Frau schenken und sie freut sich bestimmt auch. Aber dir selbst bringen die bezahlten Blumen Freude. Okay? Also du sollst schon etwas da investieren, bevor die Freude kommt. Und man lebt heute regelrecht in dieser virtuellen Welt. Die virtuellen Herzchen, die schickt man auch gerne per Handy. Ja, dann zeigt man damit die Liebe. Und die sind auch rot und schön. Aber weißt du, das ist nicht die Wärme, die man tatsächlich erlebt, wenn man miteinander spricht. Und das sollte auch immer, das will auch gespürt werden von uns. Amen. Nicht nur gesehen, sondern auch gespürt. Sag bitte, gespürt. Ich möchte es spüren, weißt du. Und wir sind als Menschen dazu angelegt, etwas live und real zu erfassen, zu erleben, zu ergreifen, damit es auch tatsächlich in uns hineinkommt. Nicht nur auf der Ebene, sondern auf der Herzensebene. Und Menschen leben oft in der Illusion, in dieser digitalen Welt. Das ist eine oftmals Illusion. Man denkt, man hat viele Freunde. Im Facebook, in Instagram und so weiter. Aber wenn es darauf ankommt, dann merkst du, hey, das sind nur vielleicht 3, 4, die tatsächlich zu mir stehen in Zeiten der Not. Man lebt in einer Illusion von Geliebtsein und merkt man dann, wenn es darauf ankommt, hey, das ist gar nicht so. Hey, da ist nur vielleicht eine Person, die tatsächlich mich ernst nimmt. Und über mich Gedanken macht und für mich beten kann und mit mir auch Tränen ab und zu vergießen kann. Und diese Illusion entsteht, weil wir ja so viel vernetzt sind, digital unterwegs sind, diese Illusion vom Leben. Ja? Aber das Leben geht eigentlich an einem vorbei, wenn man nur in diesem Handy steckt, immer wieder irgendwie auf der Suche nach neuen Erfahrungen im Netz ist. Ich und Helene gingen, vorgestern war das, auf einer beliebten Straße. Und da sah ich ein Bild, ein total abgefahrenes Bild. Also der war so selten, dass ich nach dem Handy zuckte und wollte ein Bild machen. Ich habe gesagt, Helena, schau mal hin. Hey, ich konnte an diesem Bild mich nicht satt genug sehen. Was war da? Es waren nur 4 oder 5 Jugendliche, Mädchen und Jungs. Und die saßen einfach auf dem Boden und sie plauderten miteinander, wie das Zeug hält. Und keiner von denen hatte ein Handy in der Hand. Du, da war mir etwas, wow, sagte ich. Wow, das kann doch nicht mehr wahr sein. Hey, heute gibt es noch Jugendliche, die ohne Handy miteinander reden können. Es ist fast wie ein Wunder. Und dann dachte ich, Mensch, ist das nicht bekloppt, dass wir bereits über solche Bilder uns staunen müssen, weil das ja so selten vorkommt. Und weißt du, unser Hirn kann zwischen virtuellen und realen Welt nicht unterscheiden. Das ist ganz interessant. Dein Hirn kann nicht unterscheiden, ob das virtuelles Bild ist oder real. Also du kannst ihn tatsächlich täuschen, dein Hirn. Deswegen gibt es so viel virtuelles Zeug. Du sitzt in einem digitalen Spiel und denkst, das ist ja live. Du zuckst dabei und alles ist emotional, aber es ist nicht real. Und man kann dein Gehirn austricksen. Der nimmt die Sachen so, wie die kommen, aber dein Herz kann man nicht tauschen. Das ist das Interessante. Dein Herz möchte das Echte erleben. Dein Hirn kannst du zwar täuschen, aber dein Herz nicht. Und es kommt immer mehr Virtuelles in unser Leben hinein. Weißt du, sogar unser Geld wird virtuell. Es wird immer mehr virtuell und es sollte auch zu 100% virtuell werden. Das heißt, Bargeld wird abgeschafft. Und ich sagte, wenn das Bargeld abgeschafft wird, dann ist die Zeit nicht mehr lange, dass Jesus zurückkommen wird. Weißt du, Bargeld ist das Einzige, was wir tatsächlich noch als Privates, etwas, was wir tatsächlich als unseres nennen können. Und du kriegst dann, wenn das so kommt, nur rein virtuelles Geld. Musst aber live zur Arbeit gehen. Dann musst du tatsächlich immer noch live aufstehen, live in die U-Bahn fahren und live arbeiten. Schade, ne? Ich hätte das gern andersrum. Aber ich kann euch sagen, dass wenn dieses Bargeld abgeschafft wird, dann ist die Zeit gekommen, was in Offenbarungsbuch steht. Und du liest da, was der Apostel Johannes so schön erzählt und sagt. Er redet Dinge, die damals keiner verstehen konnte. Er redet von irgendeinem Zeichen auf die Hand und er redet von bargeldlosen Geschäft. Er redet von einer totalen Kontrolle in dieser bargeldlosen Gesellschaft. Hey, das konnte er niemals ahnen. Das war tatsächlich der Geist Gottes, der ihm diese Eingebung gab und er wusste es gar nicht, was er da sprach. Aber wir heute in 2018 wissen, ey, das kann kommen schon in ein paar Jahren. Und da kannst du schon bereits sich darauf vorbereiten, denn die Zeit ist nahe. Und ich denke, wow. Wie pragmatisch ist das Wort Gottes? Wie pragmatisch, wie vorausschauend ist doch die Bibel? Wie genau weiß die Bibel Bescheid? Halleluja. Gib einen Applaus an Gott für sein Wort. Jesus, Halleluja. Ich staune immer wieder über dieses Buch. Das ist so real. Manchmal, wenn du vielleicht so reinschaust und liest, hey, denkst du, ja, das ist aber irgendwie, irgendwo, irgendwann gewesen. Ich sagte, mein Lieber, hey, das ist viel näher, das ist viel realer, das ist viel erfassbarer, als du denkst. Hey, mein Lieber, das ist das, was du brauchst. Das ist das, was tatsächlich Wert hat. Das ist das, was tatsächlich heute diese Autorität besitzt. Halleluja. Über alle Zeiten. Amen. Und auch im Geistlichen bewegen wir uns immer mehr in der virtuellen Welt. Auch im Geistlichen kannst du viel Virtuelles erleben und denken und ja, fühlen auch. Ja, ich bin dabei, ich bin bei der Sache. Ich kenne Gott bereits, weißt du, man kann vieles von Gott heute hören. Man kann hunderte Predigten im Internet sich anhören und anschauen. Helene war vor kurzem in USA in einer Gemeinde und da war ein richtig schöner Live-Lobpreis, alles top, alles perfekt. Und dann wurde Licht auf der Bühne kurz ausgeschaltet und erscheinte ein Prediger und der ging so über die Bühne, alles war so richtig beweglich und schön. Aber dann merkte sie plötzlich, ey, der Prediger ist gar nicht da. Der ist gar nicht da. Das war alles digital, virtuell. Der stand zwar auf der Bühne, aber der stand in der realen Welt nicht da. Es war nur ein Bild. Okay, das war eine Live-Übertragung vielleicht. Ja, irgendwo hat er gepredigt, aber durch die perfekte Videotechnik heutzutage kannst du das nicht mal merken. Der war da, der bewegte sich. Es war ein schönes, riesengroßes Bild. Alles natürlich in HD-Qualität. Aber der war nicht da. Aber die Gemeinde machte mit, alles war gut, super. Alle haben geklatscht, halbe Stunde Predigt vorbei, alle nach Hause gegangen, alle glücklich. Ich dachte, Mensch, was ist das denn heute? Ey, wo sind wir? Weißt du, wir neigen immer wieder in diese Illusion. Heute ist diese Nation, die hochmoderne Japaner sind ja so weit, dass wir noch davon träumen können als Deutsche. Und die sind schon so weit, dass sie in ihre Konzerte kommen und da sind digitale Artisten, Künstler. Ja, die klatschen dazu, die tanzen dazu, aber auf der Bühne sind digitale Artisten und Künstler. Und es ist ein Konzert, für die sie Geld zahlen. Es ist irgendwie komisch. Und die Menschen werden damit nicht innerlich zufrieden. Es ist interessant, die Japaner sind ein hochmodernisiertes Land, aber die Selbstmordrate steigt. Und die Einsamkeit ist beileibe nicht so, wie es sein muss. Die Menschen sind so einsam. Was wir brauchen echte Beziehungen, wir brauchen echte Gefühle, wir brauchen was Echtes, weil das ist das, wonach unser Herz dürstet. Und erst in Schwierigkeiten merken wir, ob unser Glaube live gelebt war oder virtuell. Erst in den Schwierigkeiten, mein lieber Freund, kannst du es sehen. Habe ich meinen Glauben live gelebt? Habe ich tatsächliche Beziehung zum Gott, dem Vater? Oder ist das nur virtuelles Zeug gewesen? Nur Geplapper, nur Gerede. Und eine virtuelle Beziehung hilft wenig, wenn man in den echten Schwierigkeiten steckt. Amen. Eine echte Beziehung braucht man, wenn man ein Problem hat. Und wir sollen uns nicht täuschen lassen, wir brauchen das Echte. Meine Freunde, wir brauchen händeringend das Echte. Aber nicht nur dein Herz braucht es, sogar dein Körper braucht es. Du kannst nicht virtuell essen gehen. Wäre nicht schlecht, ne? Dein Magen wird aber davon nicht satt. Halleluja. Also du brauchst echtes Essen, du brauchst auch echten Schlaf, du musst in echtes Fitness gehen, kannst versuchen, in virtuellen Fitness zu gehen, ob das dir hilft, kann ich bezweifeln. Du kannst auch nicht virtuell beten, du kannst auch nicht virtuelle Beziehung zu Gott haben, Amen. Und wir brauchen auch eine echte Kirche, nicht eine virtuelle Kirche, okay, obwohl es ja vielleicht ganz schön wäre, irgendwo mal ja, virtuell sich anzuklicken und dann sitzt du zu Hause, trinkst Kaffee und bist im virtuellen Gottesdienst. Klingt schön, ist auch tatsächlich möglich und wirklich, aber es ist nicht das Echte. Amen. Es bleibt immer noch virtuell. Und lass uns heute gemeinsam auf der Suche nach dem Echten gehen. Ich habe einen Text für euch ausgesucht, das berührte mich so stark. Lukas 4. Vers 16 bis 21. Und er kam nach Nazareth, und wo er erzogen worden war. Und er, also Jesus, ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Du, dieser Satz ist total abgefahren. Also ich mag ihn. Heute, sag heute. Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Total Jesus, also typisch. Das ist nur er. Er kann nur so sagen. Und kein Wenn und Aber, aber klipp und klar sagt er: Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Also nichts mehr dieses Virtuelle. Weißt du, Menschen kommen und ja, von irgendwann erzählt der Prediger schon wieder. Von irgendwas, von irgendwem, der irgendwo gelebt hat. Ja, das wissen wir ja, irgendwann, irgendwo, irgendwer. Und immer dieses Gerede von dem Virtuellen, das nicht greifbar ist, das nicht da ist. Da ist etwas, was nicht genau ist. Und Jesus kommt, stellt sich hin und sagt: Heute, Leute, es ist jetzt, now, gerade jetzt. Es ist erfüllt. Halleluja. Typisch Jesus. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Der Heilige Geist wirkt bereits jetzt hier, weißt du? In diesem einen Satz. Öffne deine Ohren. Ey, und weil man danach nicht greifen kann, wenn die Leute so etwas immer hören, ja, ja, bla, bla, bla, bla, immer so wischiwasche, wischiwasche, okay? Und dann denken die Leute, ja, ja, und dann schlafen sie langsam ein. Schöne Predigt hast du gesprochen, Pastor. Wie ein Mann sagt zu seiner Frau, der kam nach Hause, die Frau war zu Hause, weiß nicht warum, aber er war in der Kirche. Und dann fragte die Frau: Na, wie war es in der Gemeinde? Und dann sagte er: Ja, der Prediger hat über die Sünde gesprochen. Ah, okay, und was hat er denn so gesagt? Sagte die Frau. Und der Mann sagte: Er ist dagegen. Das war's. So ungefähr. Er hat die ganze Predigt geschnarcht, wahrscheinlich. Okay, sag deinem Nachbarn: Bist du da? Hey, bist du dabei? Halleluja. Bist du immer noch dabei? Amen. Ja, lass uns ein Applaus geben für den Herrn. Halleluja. Also dieses Virtuelle, da werden wir langsam satt davon. Amen. Vielleicht liest du manchmal die Bibel und denkst, ja, das ist aber von irgendwas, von irgendwen, von irgendwo. Und dann denkst du, ja, aber was hat es mit mir heute zu tun? Und ich sage dir, mehr als du denkst, mein Lieber, hat es mit dir zu tun. Viel mehr als du denkst und sich vorstellen magst. Amen. Und jedes Mal ist in die Synagoge irgendein Prediger aufgestanden, irgendeine Rolle aufgerollt und irgendein Text gelesen. Und die Leute schliefen langsam ein. Also manche kamen auch in die Synagoge, nur um an diesem Essensverteilung gab es damals nach dem Gottesdienst und dann warteten sie einfach auf ihr Essen und das war der Grund, warum sie einfach in die Synagoge gekommen sind. Aber manche haben die Synagoge besucht, auch um das Wort Gottes zu hören. Das hoffe ich auch für uns hier. Amen. Halleluja. Und da haben sie etwas gehört. Und da sagte Jesus etwas ganz Ungewöhnliches. Und er war selbst ein ungewöhnlicher Prediger. Weißt du, der war etwas so gegen 30 Jahre. Also er war ziemlich jung. Und im Vergleich zu diesen bärtigen Männern, die da in der ersten Reihe gesessen haben, da war er doch ziemlich jung. Und er war auch recht attraktiv. Und die Leute schauten auf Jesus und dachten, ja Mensch, der sollte eigentlich in einer Fernsehshow auftreten. Okay, aber er ist jetzt irgendwo in einer Synagoge. Ja, weil der war ja richtig attraktiv. Weißt du, dass Jesus attraktiv war? Amen. Wer glaubt daran? Oh, ihr. Ihr nicht? Nein? Nein, Jesus war ein echter Mann. Ein echter Mann. Weißt du, manchmal sehen wir die Bilder von Jesus so als halb Frau, weißt du? Ich glaube daran nicht. Nein, Jesus war ein echter Mann. Amen. Das wirst du auch jetzt sehen im Text. Wir werden das sehen. Er war ein echter Mann. Und die Leute sahen ihn und dachten, ja, den kennen wir aber von irgendwo. Er ist zwar ganz interessant jetzt auf der Bühne. Ey, der ist an seinem Gang und an seinen Augen bereits, kann man sehen, das ist ein total entschlossener Mensch. Aber von irgendwo kennen wir ihn alle. Ey, das ist doch der Tischler. Er hat doch für uns die Tische und Bänke und Stühle und was weiß ich da gebastelt, gemeistert. Ey, das ist doch der Sohn von Josef. Den kennen wir ja alle. Sie konnten zu ihm sagen, Jesus, ey, mit dir haben wir doch im Sandkasten zusammengespielt. Ey, Jesus, wir haben doch zusammen Fußball gespielt. Und als du im Tor standest, habe ich dir ein Tor geschossen. Hey, okay. So konnten sie über Jesus reden, weil das war ja die Stadt, aus der er kam, wo er erzogen wurde, Nazareth. Und ausgerechnet er nimmt jetzt die Tora, rollt diese Rolle auf und redet solche ungewöhnliche Worte. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Und als er diesen Text gelesen hat, wussten sie, das kann nur der Messias lesen. Weil dieser Text handelt um den Messias, auf den sie alle gewartet haben. Und nur der Messias konnte diesen Text lesen, Vers 18. Und deswegen, als er diesen Text gelesen hat, dachte das Volk, Jesus, sei bitte vorsichtig. Ey, das ist so ein gefährlicher Text hier. Und dann hat er sich hingesetzt. Und schaut mal, wie das hier steht, Vers 17. Als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Hast du dich niemals gefragt, wieso haben alle auf ihn gestarrt? Warum waren alle Augen auf ihn gerichtet hier? In der Synagoge der damaligen Zeit stellte man einen Stuhl, einen besonderen Stuhl. Der stand immer leer. In jeder Synagoge damaliger Zeit hatte man Jesus nicht als Messias erkennen können, aber sie haben alle auf Messias gewartet. Und das war so eine Tradition, dieser Stuhl, der gehörte Messias. Und so war das immer die Erinnerung an die Leute, hey, wir warten auf ihn. Wir warten auf den lang Ersehnten. Wir warten auf ihn, der kommen mag, den Messias. Und der Stuhl war immer natürlich leer. Aber als Jesus diesen Text gelesen hat, da setzt er sich ausgerechnet auf diesen Stuhl. Und alle Augen waren natürlich auf ihn gerichtet. Der Hurrikan ist ausgebrochen. Die Oma in der letzten Reihe ist aufgewacht. Alle waren total wach. Jesus, du sitzt auf dem falschen Stuhl. Jesus, was hast du da angestellt? Okay? Aber Jesus wusste ganz genau, was er tat. Und dann sagte er diese Worte: Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Weg mit diesem immer irgendwo, irgendwann, irgendwer. Weg mit diesem Virtuellen. Jetzt ist das echte Zeitalter angebrochen. Ich bin da, live vor euren Augen. Eure echten Ohren, eure echten Augen können mich live sehen und erleben. Ich bin der Messias. Wow. Was für eine Herausforderung. Jesus ist der Herr. Aber er war da im Leib, als Fleisch und Blut. Und die Leute fingen langsam an zu meckern. Weißt du, da ist doch eine Atmosphäre entstanden. Die haben auch, wie das hier steht, die Vers 22, alle gaben ihm Zeugnis. Sag mal Zeugnis. Alle gaben ihm Zeugnis. Also sie haben tatsächlich das gespürt. Das stimmt, was der Mann sagt. Und wunderten sich über die Worte der Gnade. Sag mal Gnade. Und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Also die konnten das spüren. Ey, da ist die Kraft da. Da ist das Zeugnis. Wir spüren die Gnade, die darüber kommt mit seinem Wort, mit seinem ganzen Ausstrahlen. Ey, da ist doch etwas ganz Besonderes. Und sie sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Weißt du, die haben immer noch nichts gecheckt, obwohl sie mit dem Herzen gespürt haben, ja, das ist was Echtes. Hey, da ist doch der Messias mitten unter uns. Und Jesus wollte auch, dass sie von diesem Transzendentalen, von diesem meditativen Zeug weggingen, dass sie weg von diesem Virtuellen endlich in das Reale hineinkämen. Aber der Zweifel kam auf. Was für eine ungewöhnliche Rede ist das denn? Aber wir kennen ihn doch alle. Weißt du, wir wären viel besser dran, wenn wir jeden Zweifel, was in unseren Herzen aufkeimen mag, Einhalt gebieten würden. Wenn wir die Zweifel, die so reinkommen in unser Hirn, in unser Herz, dass wir diesen Zweifel Nein sagen, da wären wir viel besser dran. Immer. Und wir wären viel besser dran, wenn wir allen Großmäulern, die um uns herum sind, sagen würden, hey, halt mal die Klappe. Amen. Hey, du verstehst gar nicht, was du da plapperst. Und hör wenigstens zu, bevor du urteilst. Und das ist das, was die Menschen da gemacht haben. Die haben versucht, das Ganze einfach auf intellektueller Ebene zu zerreden. Das haben sie auch gemacht hier. Und sie machten sich über ihn lustig. Die haben Jesus ins Lächerliche gezogen. Und sie sagten, ja, du bist ja ein großer Prediger in Kapernaum gewesen, Jesus. Jawohl. Aber weißt du, wir kennen dich hier alle. Also weg mit diesem Unfug. Kannst irgendwo anders das erzählen, aber nicht bei uns. Nicht mit uns, Jesus. Sie haben Jesus ins Lächerliche gezogen. Damals gab es dieses Sprichwort, wenn du schon ein guter Arzt bist, dann heile dich doch selbst. Und das war der Spruch, der Jesus dann später am Kreuz auch hörte von den Menschen. Interessant, wie Teufel ausgerechnet Menschen, die dir am nahesten stehen, benutzen kann. Deine Verwandtschaft vielleicht. Menschen, die dich eigentlich lieben und für dich da waren die ganze Zeit. Aber gerade die Menschen benutzt manchmal der Teufel, weil das, was von denen kommt, das trifft dich ja am meisten auch im Herzen. Und er sprach, Vers 23, und er sprach zu ihnen, ihr werdet jedenfalls dieses Sprichwort zu mir sagen, Arzt, heile dich selbst. Alles, was wir gehört haben, dass es in Kapernaum geschehen sei, mag geschehen sei, tu es aber auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber, Wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. Und die Leute waren so selbstsicher. Selbstsicherheit, meine Lieben, das ist ein Hindernis auf dem Weg zu Gott. Selbstsicherheit ist eine Sünde, eine Arroganz. Wenn Menschen wissen und sagen, ja, das weiß ich aber total hundertprozentig, und da sagen sie auch, wir kennen den lange genug. Freilich, den kennt doch jeder hier. Also den Unfunk nehmen wir nicht an. Und da ist diese Selbstsicherheit, die die Leute aufgeben müssen. Ihr Lieben, wenn wir die Selbstsicherheit nicht aufgeben, dann werden wir Gott auch nicht real erleben. Dann bleibt er irgendwo, irgendwann mit irgendwem. Immer virtuell. Immer irgendwo mit einem Prediger, irgendwo in irgendeinem Land, woanders eine Erweckung, aber nicht hier bei mir. Das ist das Problem. Wenn wir nicht Jesus mitten in unserem eigenen Alltag erleben, dann erleben wir auch ihn nie. Die Menschen, vor allem die Deutsche, wir, ich bin ja auch ein Deutscher, verzeiht mir bitte meinen fränkischen Dialekt hier. Deutscher geht's gar nicht, Amen. Ja, wir die Deutschen, wir neigen immer alles auf der intellektuellen Ebene zu erfassen. Wir sind ja sowas von intellektuell immer. Alles muss erklärt werden. Und wehe, wenn du das nicht irgendwie plausibel machen kannst, dann wird dich jeder als ein Verrückter abtun. So ungefähr ist das Leben hier. Wir gehen immer auf diese intellektuelle Ebene und dabei ist diese Ebene oftmals nicht mal intellektuell. Amen. Ja, wir bilden es nur ein, dass es so intellektuell ist. Und einmal sprach ich mit einer Frau, die wollte eine Buddha-Statue in einem Geschäft kaufen. Und ich stand zufällig daneben. Dann fragte ich sie, liebe gnädige Frau, hab ich gesagt, Sie sind doch bestimmt eine Christin. Und dann schaute sie auf mich so, sagte, nein, ich bin katholisch. Oh, sagte ich, das war mir bisher nicht bewusst, dass die Katholiken keine Christen sind. Interessant, ne? Ich habe das schon mehrmals gehört, tatsächlich von Leuten. Ich bin orthodox. Ich sagte, ja, wir sind Christen. Nein, ich bin orthodox. Schande. Aber okay, und dann fragte ich sie, ja, warum, wenn sie katholisch sind, warum möchten sie diese Buddha-Statue kaufen? Oh, da sagte sie, naja, ich will ja nicht bei dieser Statue beten. Ich will nur meditieren. Und außerdem ist es so eine schöne Statue. Dann schaute ich auf sie und sagte, wissen Sie, Dame, dieses Zeug bringt Unglück in Ihr Haus. Und dann war sie plötzlich hellhörig. Weißt du, solange du auf intellektueller Ebene mit ihr so redest oder über die Religionen diskutierst, da tun das Menschen einfach so ab. Aber wenn du direkt wirst, oh, dann werden die hellhörig. Oh, und dann ging ich einfach weg und sah so über die Schulter, dass die diese Statue auf dem Regal gelassen hat und weggegangen ist. Und ich dachte, yes, das habe ich doch geschafft. Halleluja. Und wir nehmen Gott nur so lange wahr, bis es doch in unser Hirn reinpasst. Und wenn etwas kommt, was unser Hirn sprengen mag, da tun wir das einfach ganz einfach weg. Sagen, nee, das ist etwas Albernes, das ist ein Zeug von irgendwas, was wir nicht verstehen. Und das nenne ich intellektuelle Arroganz. Intellektuelle Arroganz. Das, was du heute überall merken, sehen kannst, erleben kannst. Und dann sage ich solchen Menschen, ich sage ihnen einfach oft ganz direkt, was macht dich denn so selbstsicher, dass du davon so sprichst als ein Professor? Was macht dich denn so selbstsicher, dass alles durch einen Urknall entstanden ist? Hast du jemals einen Knall gesehen, das etwas geschaffen hat? Ein Knall zerstört immer. Schalte dein Hirn ein. Amen. Was macht dich denn so selbstsicher, dass wir angeblich alle von den Affen abstammen? Ich persönlich stamme nicht von den Affen ab. Und ich sage manchmal auch den Menschen, so, für dich mag es wohl vielleicht treffen, tut mir aber herzlich leid für dich. Verstehst du? Also wenn er diesen Unfunk sagt, ist er selber schuld. Dann mache ich mich auch gerne lustig über solche Dinge. Und dann sage ich, warum affst du den anderen nach und plapperst irgendetwas, was du gar nicht selbst gesehen hast? Welcher Affe hat es dir erzählt, dass du von ihnen abstammst? Bist du da? Amen. Ich persönlich stamme höchstens von Gott ab. Halleluja. Amen. Hey, es ist mir egal, was die anderen sagen. Ich stamme von Gott ab. Halleluja. Und das ist die höchste Abstammung, die es sein mag. Ich bin kein Zufall der Natur. Ich bin kein Stäubchen im Universum. Ich weiß, woher ich komme. Ich weiß, wohin ich gehe. Halleluja. Das passt mir irgendwie doch besser. Halleluja. Die auch? Amen. Gott ist gut. Halleluja. Oh, Gott ist gut. Gott ist gut. Er ist immer noch gut. Alle Zeit. Amen. So, da möchten wir doch den Menschen auch zeigen, hey, das ist gar nicht so intellektuell, wie du sich das alles vorstellst oder einbildest. Und ich habe mit Schmerz Menschen beobachtet, die über meinen Jesus sich lustig machten. Weißt du, und das kann ich nicht aushalten. Das ist wie ein Schlag ins Gesicht, wenn ich sowas höre. Und das möchte ich nicht wegstecken, das kann ich nicht wegstecken. Wenn ich höre, dass Menschen über Jesus sich lustig machen, dann werde ich irgendwie aktiv, weißt du? Kann das nicht ertragen. Und Gott muss diese Selbstsicherheit zerstören. Und Selbstsicherheit ist dieses Hindernis, was aus Stolz und Hochmut da ist. Und Gott widersteht dem Hochmütigen. So, und diese Leute wollten nicht mal hören, was Jesus so besonders machen mag, was aus ihm so besonders ist. Aber Jesus hörte nicht mal auf diese alberne Sprüche und er sprach weiter und er sagte Sachen, die den Menschen überhaupt nicht in den Kram passten. So Vers 24, er sprach aber, wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. Vers 25, in Wahrheit aber sage ich euch, viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Tage und 6 Monate verschlossen war, sodass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als nur nach Zarepta in Sidon zu einer Frau, einer Witwe. Und viele Aussätzige waren nur zur Zeit des Propheten Elisa in Israel. Und keiner von ihnen wurde gereinigt, als nur Naaman, der Syrer. Wisst ihr, Jesus war ein exzellenter Prediger. Wer glaubt das? Jesus war ein exzellenter Prediger. Und ich glaube eigentlich, dass alles, was Jesus gemacht hätte, wäre exzellent. Wäre Jesus zum Beispiel ein LKW-Fahrer, ich denke, er würde alles pünktlich liefern. Denkst du auch? Amen. Ich denke, wenn Jesus Elektriker wäre, dann würden alle Lampen, würden alle Leitungen funktionieren. Amen. Amen. Also Jesus ist immer der Beste. Halleluja. Und er würde alles gut machen. Aber es gibt einen Beruf, wo Jesus der Schlechteste wäre. Weißt du, was für ein Beruf? Ich denke, Jesus wäre der schlechteste Politiker aller Zeiten. Er wäre der schlechteste Politiker aller Zeiten. Und er konnte einfach nicht den Menschen nach dem Mund reden. Und hier saßen die Leute, die absolut diese Worte nicht hören, nicht ertragen konnten. Genau diese Worte sagt aber ihnen Jesus. Genau das. Er spricht von den Heiden, die man mit den Hunden verglichen hat. Und genau für diese Leute macht er hier Werbung. Er sagt von dieser Witwe, dann von diesem Aussätzigen Neumann, und das waren ausländische Leute. Das waren die Heiden. Und die Menschen wurden voller Zorn. Schau mal, das waren Tatsachen. Das waren Sachen aus der Bibel. Das entsprach der Heiligen Schrift. Und die Leute kannten ja die Schrift. Die kannten diese Geschichten. Aber die haben niemals in diesem Zusammenhang das gehört. Und weißt du, dass jedes Mal, wenn eine religiöse Predigt in der Kirche gepredigt wird, dass die Menschen sich niemals aufregen. Alles ist gut, alle sind zufrieden, alle gehen nach Hause. Es war ein schöner Gottesdienst, ein schöner Tag. Aber wenn der Heilige Geist kommt, wenn Jesus kommt, wenn etwas Geistliches geschieht, dann werden plötzlich die Menschen da. Die werden dann plötzlich aufgewacht. Weißt du, wenn Jesus kommt, dann gehen alle Dämonen in Deckung. Halleluja. Und da waren diese Dämonen. Da waren die da. Und da sagten sie, Jesus, was willst du denn damit sagen? Dieser Abschau soll besser sein als wir. Als wir, das auserwählte Volk, zu denen Mose gesprochen hat. Für wen hältst du dich eigentlich? Und Vers 28, alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn so hinabzustürzen. Er aber schritt durch ihre Mitte hindurch und ging weg. Also würde Jesus heutzutage eine Partei gründen, würde ihn kein Mensch heute wählen. Jesus wäre der schlechteste Politiker. Er sagte die Dinge klipp und klar und direkt den Menschen in die Augen, weil er nicht anders kann. Alles, was er sagt, ist nicht ja, aber, ja, vielleicht, ja, irgendwann, wenn ich so wäre. Nein, er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin Alpha und Omega. Halleluja. Amen. Alles, was er sagt, ist ja und Amen. Und niemals vielleicht. Halleluja. Immer echt. Immer live. Immer real. Immer zu anfassbar, zum Anfassen. Yeah, Jesus, mein Jesus. Halleluja. Er ist auch hier heute. Die Beziehung zu ihm kannst du echt erleben. Weißt du, dass die Predigt ist nur wie ein Kabel zum Generator. Der Generator ist oben. Der Papa im Himmel. Und die Predigt ist wie ein Kabel zu ihm. Aber weißt du, dass wir auch einen Schalter haben? Bevor das Licht ankommt, musst du den Schalter drehen. Und dieser Schalter ist dein Glaube. Dein Glaube muss betätigt werden. Pum. Da ist das Licht. Und die Leitungen sind da, alle Leitungen sind da, aber du musst Schalter bewegen, bumm, damit das Licht angeht. Dein Glaube muss betätigt werden, bevor du diese Beziehung erleben kannst. Bevor der Himmel scheinen kann, das Licht von Gott scheinen kann in dein Leben hinein. Gott ist so gut zu dir, aber du musst es spüren lassen. Du musst es ihn auf sich wirken lassen können. Die Beziehung muss live sein. Und er wünscht sich so sehr, diese Beziehung mit dir. Gott wünscht, dass seine Gemeinde ihn anrührt. Und wir als Menschen, wir möchten auch sehnsüchtig, dass wir ihn auch berühren mögen. Das ist der Wunsch deines Herzens. Wir sind dürstig danach. Weg vom virtuellen Zeug, weg vom virtuellen Geplapper und hin zum Echten. Und diese frommen Menschen, die haben Jesus abgetan. Die wollten ihn nicht haben. Und es ist sehr schade, dass Jesus aus Nazareth gehen musste. Aber weißt du, er ging in eine andere Stadt. Und da lesen wir in der einer anderen Stelle, Lukas Evangelium 5,1. Es naheten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Und diese Menschen liebten Jesus. Ausgerechnet die Sünder, die Zöllner, sie liebten ihn. Sie liebten ihn gerade für diese Ehrlichkeit, für diese Direktheit, für diese Einfachheit. Sie hatten Respekt vor ihm. Und Jesus war so sympathisch für sie, wie keiner von diesen Frommen, die da nur irgendein Zeug geplappert haben und sich besonders darstellten. Die Sünder liebten Jesus. Und die Leute von der frommen Truppe, die haben dann sich verabredet, den Jesus zu ermorden. Den brauchen wir nicht. Aber die Leute, die Sünder waren, die von sich auch niemals etwas behauptet haben, dass sie heilig wären oder sonstiges Zeug, diese Leute liebten Jesus über alles. Jesus hatte eine starke Persönlichkeit. Und das sollten wir auch haben als Christen heute. Du sollst einen geraden Rücken haben. Du sollst eine Kraft haben in deiner Aussage, in deiner Ausstrahlung für die Menschen da draußen. Denn die sehnen sich auch mit ihrem Herzen nach Menschen, die etwas Bescheid wissen. Die etwas Bescheid wissen. Die für ihre Wahrheit gerade stehen. Gott ist so gut und wir möchten auch die Menschen erreichen, die heute in diesem virtuellen Zeug immer wieder denken, ja, wir wissen Bescheid, wir sind selbstsicher. Aber wenn der Mensch zu Jesus möchte, dann muss er diese Selbstsicherheit ablegen und er muss auch in der Regel auch durch diese Menschen sich durchquetschen. Weißt du, manchmal durch deine eigene Verwandtschaft, da muss man durchgehen, dadurch sich kämpfen. Und durch diese frommen Vorurteile von anderen Menschen sich durchkämpfen, um ihn zu erfassen.